Selbst wenn wir wollten, wir könnten es keinem verbieten, Tickets für unsere Konzerte zu kaufen. Wir könnten es niemandem untersagen, unseren Liedern zu lauschen. Umso erstaunlicher, dass selbst bei 40.000 kein einziger Idiot in der Crowd ist. Rein theoretisch könnten ja durchaus auch ein Haufen Volltrottel auftauchen. Halt's Maul und spiel! Halt's Maul und spiel! Als Dienstleister und Band sind wir in erster Linie froh und zeigen Dankbarkeit den Fans und jeder einzelnen Person. Auch wenn wir manche Dinge eher nicht so sehen, wie du sie siehst, wir können doch miteinander reden, auch über Themen wie Politik. Halt's Maul und spiel! Halt's Maul und spiel! Du fändest es schön, wenn wir uns generell mal besser informieren. Wir sollten uns mal überlegen, mit wem wir da sympathisieren. Die Energie, die Melodien, die Live-Konzerte, einfach geil. Nun könnt ihr bitte damit aufhören, eure Meinung mitzuteilen. Wir wollen nur feiern, wir wollen saufen. Auf der Bühne ist kein Platz für kluge Scheiße, schlau Gequatsche. Spielt uns Lieder über Schnaps. Wir wollen nur feiern, wir wollen saufen. Auf der Bühne ist kein Platz für kluge Scheiße, schlau Gequatsche. Spielt uns Lieder über Schnaps. Halt's Maul und spiel! Halt's Maul und spiel! Ha ha ha!